Sie lieben dich heute nach dem alten Pfarrer. Dort hängten sie den Mann, der drei getötet hat. Seltsames trug sich zu und seltsam werden wird. Und sie am Baum, wo er gehangen hat. Sie lieben dich heute nach dem alten Pfarrer. Wo ein Toter zu seiner Frau lauf fortgerufen hat. Seltsames trug sich zu und seltsam wär's, wenn sie und sie am Baum, wo er gehangen hat. Seh ich dich heut nach dem Balkenpfad, um frei zu sein, das Welt, das war mein Rat. Seltsames trug sich zu und seltsam wär's, wenn sie und sie am Baum, wo er gehangen hat.